Abschnitt 21 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel Hamburg-Altona, Teil 1. Das Areal des Freistaates Hamburg mit der dazugehörigen 256 Hektare großen Elbfläche beträgt 414,97 Quadratkilometer und wird von insgesamt 681.632 Seelen bewohnt. Volkszählung vom 2. Dezember 1895. Die Einwohnerzahl Hamburgs am 1. Dezember 1890 betrug dagegen 622.530 Menschen. Danach kommen auf 1 Quadratkilometer Landfläche 1.642,61 Einwohner. An den Mündungen der Alster und der Bille in den Elbstrom ist die Stadt Hamburg erbaut. Die erstere, deren beide seenartigen Erweiterungen, die große oder Außenalster und die kleine oder Binnenalster, dem Städtebild Hamburgs besondere Reize verleiht, kommt aus der Gegend von Poppenbüttel in Holstein und trägt durch ihre starke Strömung nicht wenig zum Schutze des Hamburger Hafens vor Versandung bei, während die Bille, im Amte Steinhorst entspringend, bis nahe an ihre Mündung die Südostgrenze des eben genannten Herzogtums bildet, um im letzten Teil ihres Laufes auf Hamburger Gebiet überzutreten. Die Elbe selbst durchschneidet mit zahlreichen Armen das Marschgebiet der Stadt. Die älteste Anlage Hamburgs befand sich nämlich auf der schmalen Geestzunge, welche die Elbe von der Alster trennt. Zwischen dem ersteren Strom und der Stadt lag eine erst später eingedeichte Marschfläche, welche im Verlaufe der Zeiten dann bebaut wurde, deren tiefer belegenen Teile aber bis in die letzten Jahre hinein bei den Sturmfluten und bei starkem Hochwasser der Überschwemmung ausgesetzt waren. Nicht mit Unrecht ist darum von einem sachkundigen Manne behauptet worden, dass nicht die Nähe einer zum Weltmeer führenden großen Wasserstraße die Gründung der Stadt Hamburg bedingt habe, sondern dass der günstigen Baugrund darbietende Geestrücken, der hier erleichterte Elbübergang und das große Wasserbecken der Alster wohl die hauptsächlichsten Ursachen dafür gewesen seien. Nordwärts von der Stadt breitet sich ein wellenförmiges, vom Alstertale durchschnittenes Gelände aus, die Geestlande, längs des Elbstroms dagegen fette Marschlande. In treffender Weise hat man diese Wasserstraße die Pulsader von Hamburgs Leben und Weben genannt. 135 Kilometer unterhalb der Stadt ergießt sich dieselbe in die Nordsee, welche die regelmäßigen Tagesschwankungen ihres Wasserspiegels bis nach Hamburg hinauf fortpflanzt. Von Hamburg abwärts hat die Elbe eine so bedeutende, nur hin und wieder durch Sandplatten unterbrochene Tiefe, dass Segler oder Dampfer vom größten Tiefgange bis an die Stadt herankommen können, und durch kostspielige Baggerarbeiten wird die Fahrrinne des Stromes stets offen gehalten. An der Ostseite, am Deichtor, tritt ein schmaler Elbarm in die Stadt ein und teilt sich hier in mehrere Kanäle, die sogenannten Flete, um sich weiter unten im Binnenhafen wieder mit dem Hauptstrom zu vereinigen. Diese Flete schlängeln sich auf der Hinterseite der Häuser durch die untere Stadt, wo die großen Speicher und Magazine sich befinden, und werden mit Booten befahren, welche die eingegangenen Waren, die Erzeugnisse aller Zonen des Erdenrundes aus dem Hafen holen und die zur Ausfuhr bestimmten Produkte deutscher Arbeit nach dem Hafen zum Verladen auf die Schiffe führen. Auch die Alster spaltet sich innerhalb des Weichbildes Hamburgs in mehrere Flete, die zur Zeit der niedrigsten Ebbe allerdings halb trocken liegen, da das Wasser des erwähnten Flusses zu ihrer Speisung nicht ausreicht, dagegen bei eintretender Flut rasch von den aufsteigenden Fluten der Elbe gefüllt werden. Für den Verkehr auf der Elbe selbst, sagt Hahn, ist Hamburg ein weit wichtigerer Grenzort zwischen Fluss- und Seeschifffahrt, als Bremen dies für die Weser ist. Die Elbe ist der Weser gegenüber fast in allen Beziehungen im Vorteil. Die Weserschifffahrt reicht kaum bis in das nördliche Hessen, die Elbe dagegen beherrscht mit ihren Nebenflüssen noch einen ansehnlichen Teil von Sachsen und Böhmen. Sie steht mit Oder und Weichsel durch die märkischen Kanallinien in Verbindung, während die Weser nur auf sich selbst angewiesen ist. Ist auch die Elbe, wie alle deutschen Flüsse, vom Ideal einer Wasserstraße ziemlich weit entfernt, so fehlen ihr doch so auffällige Schifffahrtshindernisse, wie sie an der Weser zwischen Minden und Karlshafen, namentlich bei Hameln, vorkommen. Während im Verlaufe der Zeit die Süderelbe immer mehr dem Schicksal der Versandung anheimgefallen ist, nahm die Norderelbe zusehends an Bedeutung zu. An ihren Ufern entstanden die ersten Hafenanlagen, Kaimauern wurden gebaut, Pfahlreihen in das Flussbett geschlagen und es entwickelte sich hier der Hafen und Liegeplatz der Schiffe. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dauerte dieser Zustand an. Immerhin war dadurch der ganze Hafenverkehr ein noch recht primitiver, zumal besondere Lösch- und Ladevorrichtungen fehlten und die Waren aus den Seeschiffen vermittelst der Schuten und Leichter nach den Lagerschuppen übergeführt wurden. Als aber bei der stetig zunehmenden Entwicklung der Seeschifffahrt diese Übelstände und besonders auch der Platzmangel sich recht merklich fühlbar machten, ging man an das Errichten von Dockhäfen und Kaianlagen mit genügender Wassertiefe, an denen die großen Fahrzeuge direkt anlegen konnten und in die Lage versetzt wurden, mit Hilfe mächtiger Kranen, Löschen und Laden rasch und bequem zu bewerkstelligen. Die langen Kaistrecken wurden mit Schienengeleisen versehen und dadurch die Hafenbauten in direkte Verbindung mit den inzwischen ebenfalls entstandenen Bahnhöfen und Eisenbahnlinien gebracht. Auch diese eben geschilderten Hafenanlagen genügten dem gewaltig emporwachsenden Bedürfnis des Verkehrs nicht mehr. Und der am 15. Oktober 1888 vollzogene Zollanschluss Hamburgs mit Altona und Wandsbek an das Reich bedingte vollends gänzlich veränderte Hafenverhältnisse in diesem ersten Seehandelsplatz Deutschlands. Die Folge dieser Umstände war eine gründliche Umwälzung der Hafenbauten Hamburgs und es entstand das Freihafengebiet, das von 1883 bis 1888 mit einem Kostenaufwand von über 120 Millionen Mark, von welchen das Reich 40 Millionen zu tragen hatte, geschaffen wurde. Ein ganzer Stadtteil des alten Hamburgs ist niedergerissen worden, um den neuen Hafenanlagen Platz zu machen. Etwa 20.000 Einwohner mussten anderswo untergebracht und an 1.000 Häuser expropriiert werden. Durch dieses großartige Unternehmen wurde die Stadt mit ihrer ganzen Bevölkerung und ihren sämtlichen Verkehrsanlagen in das Zollinland mit eingeschlossen, ohne dass aber die freie Bewegung des Schiffsverkehrs und des großen Warenhandels dadurch preisgegeben worden ist. Auch für die Lagerung und gewerbliche Verarbeitung der dem Ausland entstammenden Rohmaterialien wurde im Freibezirk genügender Raum vorgesehen, sodass auch fernerhin die Exportindustrie ohne jede Zollkontrolle ermöglicht ist. Der Zollkanal und schwimmende Schranken im Elbstrom grenzen das Freihafengebiet gegen die Stadt hin ab. Es erstreckt sich 5 Kilometer in die Länge und 2 Kilometer in die Breite und umfasst etwa 300 Hektar Wasserfläche und 700 Hektar Land. Und schon wieder sind abermals große Erweiterungen der Hafenanlagen Hamburgs ins Auge gefasst worden, welche bereits die Genehmigung der maßgebenden Behörden erlangt haben und wohl in den nächsten Jahren der Verwirklichung entgegensehen werden. Das kann uns aber bei dem enormen Aufschwung, den Hamburgs Handel während der jüngst verflossenen Jahre genommen hat, nicht wundern. Einige Zahlen mögen das belegen. Im Jahre 1897 sind, nach den Aufzeichnungen des Statistischen Büros in Hamburg, im dortigen Hafen eingelaufen 11.173 Seeschiffe mit insgesamt 6.708.070 Registertonnen Rauminhalt. Davon waren 3.336 Segler mit 672.374 Registertonnen und 7.837 Dampfer mit 6.035.696 Registertonnen. Aus dem Hamburger Hafen sind während derselben Zeit ausgelaufen 11.293 Seeschiffe mit 6.851.987 Registertonnen, und zwar 3.367 Segler mit 698.303 Registertonnen und 7.926 Dampfer mit 6.153.684 Registertonnen. Nach der vom Deutschen Reich herausgegebenen Statistik wies Hamburgs Seeverkehr im Jahre 1898 insgesamt folgende Zahlen auf. Die angekommenen und abgegangenen Schiffe zusammengezählt und davon die Hälfte, 11.163 Schiffe mit 7.273.778 Registertonnen netto. In den zum Gebiet der freien Hansestadt Hamburg gehörigen Häfen waren am 1. Januar 1897 beheimatet 430 Segler mit 205.842 Registertonnen brutto, 388 Dampfer mit 764.146 Registertonnen brutto, Summa 818 Schiffe mit 969.988 Registertonnen brutto. Davon gehören dem Hamburger Hafen besonders 275 Segler mit 200.276 Registertonnen brutto, 387 Dampfer mit 763.923 Registertonnen brutto. Summa 662 Schiffe mit 964.199 Registertonnen brutto. Im Jahre 1900 besitzt Hamburg 690 Schiffe mit 767.168 Registertonnen netto, davon 392 Dampfschiffe mit 542.200 Registertonnen. Hamburg hat die größte Seglerflotte Deutschlands, sowohl was die Zahl als auch was den Rauminhalt der Schiffe betrifft, und ebenso ist seine Dampferflotte derjenigen der übrigen deutschen Seehäfen weit voran, indem sie mehr als die Hälfte des gesamten Dampferraumgehalts aller deutschen Küstenstaaten ihr eigen nennt. Im Jahre 1897 zählte Hamburg 7 Schiffe von mehr als 6.000 Registertonnen zu seinem Flottenbestand. Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich der Schiffsbestand Hamburgs an Zahl der Schiffe fast auf das Dreifache und an Raumgehalt der Schiffe fast auf das 15-fache vermehrt. Einige wenige Angaben über die Größe der deutschen Kauffahrteiflotte überhaupt mögen hier wohl am Platze sein. Dieselbe nimmt unter den Handelsflotten der Erde jetzt den 2. Platz ein und dürfte etwa 750 Millionen Mark Wert besitzen. Die Reichsstatistik vom 1. Januar 1897 ergibt an registrierten Fahrzeugen von mehr als 50 Kubikmeter Bruttoraumgehalt 3.678 Schiffe mit einem Gesamtraumgehalt von 2.059.948 Registertonnen brutto und 1.487.577 Registertonnen netto. Davon waren 2.552 Segler mit 632.030 Registertonnen brutto und 1.126 Dampfer mit 1.427.918 Registertonnen brutto. Ende von Abschnitt 21. Gelesen von Klaus Missfeld.